sind geil, Digga. Ich bin ein Genetik, du bist ein Genetik. Und hier auf der Bühne schieße ich die Kajanone ab und mit nur einem Nylonbällchen lege die Monster flach. Und hier auf der Bühne schieße ich die Kajanone ab und mit nur einem Nylonbällchen lege die Monster flach. Er schießt auf der Bühne die Kajanone ab, trifft das Monster. Das Monster ist Geschichte. Wir sind geil, Digga, ich bin ein flach. Er schießt auf der Bühne die Kartkanone ab, trifft das Monster. Das Monster ist Geschichte. Legende von ganz Ragnarok, das sind wir, die Genetics, die alles können. So möge sich die Neidgilde von uns lernen, wie es gemacht wird. Und jetzt Dauerfeuer mit der Genetic-Kart-Kanone, das ergibt geilen Bass hier bei der Ragnarok. Show of Roleplayers, boom, boom, boom, Feuer der P, Rufus die Kajanone ab. Die Bühne am Scheppern durch den Bass der Kanone. Geil! Genetics können mit ihrer Kanone ein Techno-Konzert geben. Wir Genetics, wir sind einfach die geilsten hier, Leute. Und das feiern wir hier am Roleplayers-Spot. Der Livestream kracht und wummert so heftig, dass die Dorams die Flucht ergreifen. Hier gibt es nichts zu klauen, ihr Doram-Wicher. Kurze Bassimpulse beschallt, Pontera, die Leute kommen und feiern den Sound. Kanonenschlag, Monster tot! Kanonenschlag, leuchten am Himmel, Kanonenschlag. Wir Genetik sind, naja, ihr wisst schon, geil.